Hoi Brasilien. Hallo Brasilien, heute bin ich's. It's me today, no Reinhard. Heute hat es nicht Reinhard hier. Hallo Sarah, meine Freundin. Hallo Leute, guten Abend Leute, willkommen. Hi Bianca, hoi Bianca. Hallo Bianca, alles gut? The live is with me today. Und das Live ist mit mir heute. Vamos esperar mais gente entrar. Ich warte noch, bis ein paar mehr Leute reinkommen. Hallo Leute. Hi Bianca, hi everybody. Hallo zusammen. Willkommen, willkommen, willkommen zu unserem Live. Wir reden über Engel heute. Also gestern haben wir über Engel geredet und wenn ihr den ersten Teil nicht dabei wart, dann könnt ihr auf Instagram gehen und Series. It's dort nachschauen. GTV, you can watch it whenever you want. Don't worry, people. Keine Angst, Leute, keine Angst. Er ist hier, er ist hier. Ich bin da. Listen, people. Hört gut zu, Leute. I'm really sorry. Es tut mir so leid. Crazy, wonderful, beautiful, fun day. Es war ein verrückter, lustiger, schöner, wunderbarer Tag heute. And I should simply tell you, we are sorry, but we had a death in the family. Und meine Frau hat mir gesagt, ich soll euch sagen, es tut uns leid, aber wir hatten einen Toten heute. La Familie. My wife found, while I was in Europe last week. Weil als ich in Europa war, die letzte Woche. My wife found a cat gave birth to a kitten on our balcony by the bedroom. Da hat sie eine Katze gefunden, die zwei Jungen geboren hat, gerade auf unserem Balkon neben dem Fenster von unserem Schlafzimmer. Und die Mutter hat eines der Babys verlassen. Und so hat meine Frau versucht, dieses Kätzchen zu retten. Und ihr hättet sie sehen sollen. Baby bottle. Sie hat einen Shoppen gekauft. She got up at night every 2 hours to feed this little baby cat. Und sie ist in der Nacht jede zweite Stunde aufgestanden, um dieses kleine Kätzchen zu füttern. A cat trying to make it survive and it died in her arms. Heute hat sie das kleine Kätzchen im Arm gehalten, versucht, dass es warm wird und es ist dann in ihren Armen gestorben. Es war so klein. She said, just tell the people we're dead. Und sie hat gesagt, du musst einfach sagen, dass es ein Toter gab in unserer Familie heute. But here is the real truth. Aber da ist die richtige Wahrheit. Also es war wahr. Es ist wahr. But you know, we had a meeting this afternoon at took longer than I thought. Aber wir hatten ein Treffen heute Nachmittag und dieses Treffen ging länger, als ich gedacht habe. Came back from Europe yesterday. Und ich kam gestern gerade zurück von Europa. Cell group, just like right here where I live, next, and basically just around the corner here. Und wir haben einen Hauskreis eröffnet, gerade nebendran. From a cellular, 5 weeks ago. Das war vor 5 Wochen. Cell group, just for some friends. Und wir haben sie eröffnet für ein paar Freunde von uns. Tonight we had 60 people. Und heute Abend waren es 60 Personen. And I had to say to the people. Yes, you can just. Und ich musste den Leuten sagen. Really sorry, I have to leave. I've got to do my life. Yes, so just. Es tut mir so leid. Ich muss gehen. Ich muss mein Life machen gehen. From there, rain here, and I didn't even have any notes ready. I said to Daniel, just start here. Und so bin ich darüber gerannt. Und musste noch meine Notizen nehmen und deshalb sind wir zu spät. Aber jetzt sind wir da. Hey, du siehst super aus. Really? I like the background. Hey, und wir sehen gut aus mit diesem Hintergrund. Das gefällt mir. Und euch gefällt dir? Und euch gefällt euch unser Hintergrund und das Licht, das wir haben? Ist doch super, oder? Do we even have Microsoft? Wenn ihr wollt, können wir sogar Mikrofone. Wir sollten noch Mikrofons haben, aber jetzt gehen wir. Und wir reden über Engel heute. Let me tell you a story. Some of you have heard me tell that story. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ein paar von euch habt schon diese Geschichte gehört. In where? New York. Ich war letztes Jahr in New York. And I had one of my spiritual sons with me, Jimmy. Und ich hatte einer meiner geistlichen Söhne mit mir, der heißt Jimmy. Und er ist ein super Junge. I'm gonna say, oh, ist okay. Hey, jetzt ist jemand anders, der geht. What's happening today? Was ist denn heute los? Where was it? Anyway, Jimmy was with me. Aber ja, Jimmy war mit mir. That was And I was talking about the supernatural angel and spiritual world and all this. Und ich habe über das übernatürliche geredet, über Engel und geistliche Welt geredet, alles das. Guys, you need to pray for me. Hey Leute, ihr müsst für mich beten. My wife is training for a marathon. Meine Frau trainiert für den Marathon. And I love my wife so much. Und ich liebe sie so sehr. Aber ich hasse Marathons. Wirklich. I like to run 10K and that's it. Eu gosto de... Ich mag es, 10 Kilometer zu rennen und dann ist es genug. Nós queremos um pouco de samba feito. Isso mesmo. Jemand sagt, ja genau. Eu amo tanto a minha esposa. Aber ich liebe so sehr meine Frau. So she has to do a 29 kilometer training run this week. Sie muss in dieser Woche 29 Kilometer lang trainieren. Also rennen und trainieren. 9 Kilometer por conta da maratona que ela vai correr no final do ano. And I have to go to Guyana to our EPS Friday morning. Und ich muss nach Guyana gehen zu unserem EPS am Freitag. Best. And tomorrow I have a meeting at noon. Und morgen Nachmittag habe ich ein Treffen, ein Meeting. So I said to my wife, und so habe ich meiner Frau gesagt, go to bed quick. Hey mein Liebling, geh schnell ins Bett. It's now 10 o'clock when you came home from the cell group. Also das habe ich ihr heute Abend gesagt, als wir zurückkamen von dieser, diesem Hauskreis. Ja, wir werden die Kommentare später abstellen, aber jetzt lassen wir sie noch. Und ich habe ihr gesagt, schnell geh ins Bett. Und ich werde dich um 4 Uhr aufwecken. Oder vielleicht bis um 4:30 lasse ich dich schlafen. Dann werden wir zum Park fahren, werden dort 29 Kilometer rennen. Und wenn dann die Leute aufstehen, dann sind wir schon zurück. Und da ist mein Problem. Für meinen Körper ist es 3 Uhr am Morgen und ich fühle mich so wach, ich weiß nicht, wie ich schlafen werden kann. Also vielleicht werde ich ein bisschen beten und dann gerade rennen gehen. Ich werde mal sehen. Ihr könnt für mich beten. Ihr könnt mich im Geist in meinem Büro besuchen. Es ist ein sehr schöner Ort hier. Ja, ja. Here's my experience. I was in New York. Aber jetzt werden wir über Engel reden. Ich war in New York. Guessing her in her 40s. Und ich habe da diese Frau gesehen und ich denke, sie war ungefähr 40 Jahre alt. The Holy Spirit showed me that she had a serious heart problem that needed surgery. Und der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass sie ein sehr ernsthaftes Problem hat an ihrem Herz, das eine Operation brauchte. Und ich habe ihr gesagt, können Sie bitte aufstehen? Because the Lord showed me that you've got a serious heart problem that needs surgery. Weil der Herr hat mir gezeigt, dass Sie ein ernsthaftes Herzproblem haben, das eine Operation braucht. Und sie hat gesagt, ja genau. By faith, I said, the Lord is going to heal you. Mit Glauben habe ich gesagt, der Herr wird dich heilen. Do you know what? Und wisst ihr was? When I said that, als ich das gesagt habe, my God, ich habe schon wieder Hühnerhaut am ganzen Körper. Habe ich einen großen Engel gesehen, der gerade vor ihr stand. Und er hat in ihr Herz geblasen. Und Feuer kam aus dem Herz raus. Aus dem Mund raus. Und die Frau schrie, oh, mein Herz, das brennt, mein Herz, das brennt. And she was healed. Ja, aber sie war geheilt. Listen, my friends. Discute. Hört zu, meine Freunde. So you heard this. Gestern haben wir gehört, dass die Engel dienstbare Geister sind, die für die Rettung der Seelen da sind. Also es war die Idee Gottes, Engel zu kreieren. Es war nie die Idee von Menschen. Also Gott hat die Engel für dich erschaffen und du willst nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Das ist beleidigend für Gott. Denk darüber nach. Also Leute sagen, ah, wir brauchen doch keine Engel, wir haben das fertige Werk am Kreuz. Testament that says that. Aber es gibt kein einziger Vers im Neuen Testament, der so etwas sagt. Ah, ich möchte schwanger werden. Ja, du wirst schwanger werden. Ich befehle, dass du schwanger wirst mit dem Sperma deines Ehemannes. Und ich sage, dass das passieren wird. Ja. Angels are given by God to us. We need them. Also die Engel sind von Gott uns gegeben worden, weil wir sie brauchen. I've shown you yesterday the people who said that we should not interact with angels. Ich habe euch gestern gezeigt, dass Leute, die sagen, wir sollen nicht mit Engel interagieren, tell us to resist the devil. Dass diese gleichen Leute uns sagen, wir sollen dem Teufel widerstehen. The devil is a fallen angel. Aber der Teufel ist doch ein gefallener Engel. To the bad guy you give him a commandment, but you cannot give the good guy a commandment. How does that make sense? Also du redest zum Schlechten und du gibst deinen Befehl, aber du darfst nicht zum Guten reden. Das macht doch keinen Sinn. Pode falar, como que isso faz algum sentido? It literally makes no sense. Es macht wirklich keinen Sinn für mich. Then we saw from Psalm 103 that the angels listen to the commandment. Und dann sagen wir vom Psalm 103, dass die Engel den Worten Gottes gehorchen. Wenn ich eine Prophetie gebe oder weissage, dann ist es ja das Wort Gottes in meinem Mund. Und wenn ich ja der Sohn Gottes bin, dann rede ich von ihm. Also wenn ich den Engeln einen Befehl gebe, dann ist es Gottes Wort durch meinen Mund. Also jetzt werde ich versuchen, etwas zu lehren, das du hoffentlich verstehen wirst. Weil es ist sehr wichtig. Die Engel sind immer um uns herum und wir warten immer, bis sie kommen. Und das ist falsch. Das Problem ist, wir haben die falsche Theologie und deshalb erleben wir nicht die Realität. Hey, das ist ein cooler Satz, hä? We have the wrong theology, therefore we don't experience. Wir haben die falsche Theologie und deshalb erleben wir nicht die Realität. So we have this theology that we are here and the angels are somewhere in heaven and they've got a. Also wir haben diese Theologie, dass wir hier sind und die Engel sind irgendwo im Himmel oder so und sie müssen zuerst zu uns kommen. I will show you a little later that that is not true, that angels are where we. Aber ich werde euch später zeigen, dass es nicht stimmt, dass die Engel sind, wo wir sind. Look at this. Und schau diesen Vers an. Who say you can't interact with angels? Just tell them. So Leute, die sagen, wir können nicht mit Engeln interagieren, dass sie das lesen sollen. It's very simple. Revelation chapter 10. Offenbarung 10, 9. Lovely. So I went. This is John talking. I went to the angel and I said. Also das ist Johannes, der spricht. Er sagt. Und ich ging zu dem Engel und sprach zu ihm. Gib mir das Büchlein. And he said, und er sprach zu mir. Take and eat it, and it will be make your stomach bitter, but it will be sweet as honey. Nimm es und iss es auf, und es wird dir Bitterkeit im Bauch verursachen. In deinem Mund aber wird es süß sein wie Honig. And he's going to the angel, talking to him, and the angel talks back. Da hat es einen Mann, der geht zum Engel, er redet mit ihm und der Engel antwortet ihm. Und was ist mit Maria geschehen? Ein Engel kam und sagt, hey, du wirst schwanger sein. Und was hat sie gesagt? Ich kann nicht reden mit dir. Nein, nein, mein Pastor sagt, ich darf nicht mit Engel reden. Es tut mir leid, ich kann nicht. Ich kann nicht mit dir interagieren. Ich darf nicht, hat mein Pastor gesagt. Go, schnell, schnell gehen. Think about this. Überleg doch mal. That's even before the finished work of the. Das war sogar vor dem vollbrachten Werk am Kreuz. There is an angel saying, "Hey Mary, you're going to be pregnant." Mary says, "How's that going to happen? I don't even have a." Da hat es ein Engel, der sagte zu Maria, "Hey, du wirst schwanger werden," und sie sagte, "Hey, das kann ja gar nicht sein." So Mary talked to the angel, and the angel doesn't rebuke. Also Maria hat mit dem Engel geredet und der Engel hat sie nicht zurechtgewiesen. Excuse me, why do you talk? Der Engel hat nicht gesagt, hey, Entschuldigung, wie kannst du mit mir reden? Ich kann schon mit dir reden, aber du darfst nicht mit mir reden. Maria hat mit dem Engel geredet, der Engel hat geantwortet und hat alles erklärt, was passieren wird. Change what we believe so wrong. Schaut, wenn wir verändern, was wir so falsch glauben, and open our hearts to believe that we live in the spiritual world. Und unsere Herzen zu der Realität öffnen, dass wir in der geistlichen Welt leben. Can't believe Robert is here. You're not. Hey, ich kann nicht glauben, Robert ist hier. Du spinnst. Robert vom von Österreich. Es ist 3 Uhr morgens dort. Robert, du bekommst um Viertel vier schlafen, da geht man ins Bett. It's 3:15 in the morning and he's out watching my life. Es ist 3:15 in Österreich und er ist da und schaut zu. Er ist so hungrig, dieser Mann. Hey, Robert. Hallo, Robert, hallo. You would really like him. Ich mag ihn wirklich. Er spinnt ein bisschen. Und er ist sehr hungrig. Soll ich das übersetzen? Er spinnt ein bisschen, aber er glaubt sehr ans Übernatürliche und er ist so hungrig. Und er schreibt im Chat, er ist so hungrig. So, we have to change this wrong belief that we live in one world in the angels. Also wir müssen diesen falschen Glauben ändern, dass wir in einer Welt leben und der Engel in einer anderen Welt. Wir leben in der geistlichen Welt, aber wir laufen auf der Erde. Und die Bibel sagt das ganz klar. Wir sitzen an himmlischen Orten mit Jesus Christus. Hey, es hat noch mehr Leute von Europa, hey, von Deutschland. Hey Leute, geht schlafen. Hey, ich liebe Leute, die um 3:15 auf sind, weil sie so hungrig sind. Ja, Frau, das ist doch vermindert. Oh wow, das ist wunderschön. So, if we live in the spiritual world with Jesus, so wenn wir in der geistlichen Welt leben mit Jesus, but we only walk on, aber wir einfach auf der Erde gehen, yeah, like Jesus did the same, und Jesus tat ja das Gleiche, fez a mesma coisa, then our mind has to, so muss unsere Gedanken, unsere Logik ändern. Und das ist eines meiner größten Probleme. So, jetzt werde ich die Kommentare ausschalten. So lange ist dran, ey. So lange. Oh, in England, in England ist es 1 Stunde früher, aber es ist immer noch 2 Uhr morgens. Okay, hört mir zu. Once you understand that we live in a spiritual world, but yet our body walks on this. Wenn ihr mal versteht, dass wir im geistlichen leben, aber unser Körper im natürlichen da sind, so könnt ihr lernen, mehr in der geistlichen Welt zu Hause zu sein, als da im natürlichen. Und ihr müsst diesen falschen Glauben ändern. There's a guy, his name is Jamie Galloway. He's really beautiful, crazy, super. Und es gibt einen Mann, der heißt Jamie Galloway, und er ist ein genialer Mann, der ans Übernatürliche glaubt. Und er sagt, angels that were sitting around not doing anything. Ich habe Engel gesehen, die nichts taten, die einfach umher saßen. It kept happening when I saw them, they looked bored. Und immer wieder, wenn ich sie sah, da haben sie gelangweilt ausgesehen. Need of something to do. Und wie sie etwas machen möchten. The Holy Spirit spoke. Und ich habe den Heiligen Geist gefragt und er hat zu meinem Herz gesprochen. Das sind Engel, die arbeitslos sind. They are waiting for. Sie warten auf Arbeit. Und ich habe gesagt, are you giving to give? Und wirst du nicht ihnen Arbeit geben? Yes. The Holy Spirit spoke. Und der Heilige Geist hat geantwortet, I love this. I have given my children stewardship over my works. Ich habe meinen Kindern die Verwaltung über die Arbeit auf dieser Erde gegeben. Die Engel wurden von Gott erschaffen und wir verwalten sie. Essa mordomia, essa responsabilidade sobre eles. If we understand this and then learn to interact with them by, wenn wir das verstehen und wir lernen mit ihnen im Glauben zu interagieren, we will begin to have natural experience. Dann werden wir anfangen natürliche Erfahrungen machen mit Engeln. Very, very difficult situation. Ich war gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation in Europa. I walked out of my kitchen to go to the airport. Also letzten Donnerstag, als ich von der Küche rausging, um zum Flughafen zu gehen, da habe ich meine Frau geküsst und geweint. Ich habe gesagt, ich möchte nicht gehen. Ich möchte wirklich nicht gehen. Weil es war eine sehr schwierige Situation. Aber ich wusste, ich muss gehen. Also da war ich an diesem schwierigen Treffen. Und die Atmosphäre war sehr schwierig und sehr schwer. Und dann habe ich geschaut und habe einen Engel gesehen, der dort im Treffen dabei war. Und auf einmal kam ganz viel Frieden in mein Herz. And here is the important thing. Und da ist das Wichtige. Wir müssen anfangen zu glauben, dass das unsere natürliche Welt ist. Und ich werde euch schnell 4 Schlüssel geben, dass ihr lernen könnt, mit Engeln zu interagieren. Also erster Schlüssel, Hingabe. Schau, was Römer 6, 13 sagt. And do not present your members as instruments of unrighteousness to sin, but present yourselves to God as being alive from the dead and your members as instruments of righteousness to God. Gebt euch und gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. In the whole world of the angels and interacting with the spiritual world, surrender is a big... In der ganzen Welt vom Übernatürlichen und interagieren mit den Engeln, Hingabe ist ein wichtiger Schlüssel. Why is surrender? Wieso ist es so wichtig? Wieso ist Hingabe ein wichtiger Schlüssel? Not there for you to... Weil die Engel sind nicht da für dich, dass du einfach ein bisschen Spaß hast. Ja, du wirst viele schöne Erfahrungen machen, die auch lustig sein können. The angels are not sent by God and created by God for you, so that you can have story. Aber die Engel sind nicht von Gott erschaffen worden und zu dir geschickt werden, dass du lustige Geschichten erzählen kannst. Stories to encourage you, but that's not the purpose of the angels. Ich erzähle dir euch Geschichte, um euch zu ermutigen, aber das ist nicht das Ziel der Engel. Are they partners with me to fulfill something important on this earth? Die Engel sind hier, die sind da, um uns helfen, ein Ziel zu erfüllen. So here is a mistake that people might... Und das ist der Fehler, den die Leute machen. They have, they're full of selfish, terrible, self-focused ambition. Sie haben viele eigene Ziele, eigene Sachen, die sie erfüllen wollen für sich. Und sie wollen, dass die Engel ihnen helfen, diese selbstzentrierte Dinge zu machen. Und das ist nicht, wie es funktioniert. Weil die Engel leben in einer geistlichen Welt und diese Welt ist selbstlos. Es gibt keinen Egoismus in der geistlichen Welt, nur Selbstlosigkeit. Und das musst du verstehen, das müsst ihr verstehen. You try to use angels. Oh, I want this, I want that. I want my fun story. Also wenn du die Engel benutzt, einfach zu meiner lustigen Geschichte erzählen zu können, sagen und sagen, ich möchte dies, ich möchte jenes. Also glaubst du wirklich, dass die Engel anfangen werden, mit dir zu interagieren? Nein, nein, nein, nein. They will step back and shake their head and think. Sie werden zurücktreten, den Kopf schütteln und denken, they will think, well, I thought he's a child of God, born by the blood of Jesus. Why does he live so selfish? Ich habe doch gedacht, er sei ein Kind Gottes und sie lieben Jesus. Wieso leben sie so egoistisch? So you every day you surrender to Jesus. Also jeden Tag musst du dich neu Jesus hingeben. Stand that the angels are here to help you fulfill a great thing on earth, not make your life better. Du musst verstehen, dass die Engel da sind, um ein großes Ziel auf dieser Erde zu erfüllen und nicht, um dein Leben ein bisschen einfacher zu machen. Members of your body, the Bible says. Also die Bibel sagt, wir müssen jedes Glied unseres Körpers ihm hingeben. I say, Lord, I surrender my eyes to see in the spiritual. Und ich liebe zum das machen. Ich gebe dir meine Augen hin, dass ich die geistliche Welt sehen kann. Ears to hear in the spiritual. Ich gebe dir meine Ohren hin, damit ich höre in der geistlichen Welt. Lord, I surrender my nose to smell in the spiritual. Ich gebe dir meine Nase hin, damit ich rieche in der geistlichen Welt. I surrender my eyes to do the work of the Father. Und ich gebe dir meine Hände hin, dass ich die Werke Gottes tun kann. Taste and see how good the Lord. Und ich gebe dir meinen Mund hin, damit ich spüren und sehen kann, wie gut der Herr ist. You know, people send me messages and they say, you know, I had a problem and I told my angel to fix it and the angel didn't fix it. I'm very disappointed. Ich habe Leute, die haben mir geschrieben, weißt du, ich hatte ein Problem und ich hatte dem Engel gesagt, er soll es mir lösen und dann hat er es nicht gemacht. Ich bin enttäuscht. Aber die Engel sind doch nicht hier, um dein Leben ein bisschen einfacher und glücklicher zu machen. Wife, that's what your husband is there for. Wenn du eine Ehefrau bist, das sollte dein Mann tun. Husband, that's what your wife... Und wenn du ein Ehemann bist, das sollte deine Frau tun. That's what happens. They make your life a little easier, a little happy. Sie machen dein Leben ein bisschen einfacher, ein bisschen schöner. Or if you've got a great son like me. Oder wenn du so einen genialen geistlichen Sohn hast wie ich, dann ist das Leben ein bisschen einfacher und schöner. Oder wenn du einen geistlichen Vater hast, so wie er hat, dann ist das auch ein bisschen ruhig, das ist Sünde. Weißt du, was hätte ein Pai espiritual como eu, so vai ter uma vida mais. Aber wenn du einen geistlichen Vater hast wie er, dann ist das Leben ein bisschen schwieriger. Ich gebe ihm so viel Arbeit. Today he was out with a friend and he didn't come home from this evening out to do a live here with me. Heute war er im Ausgang mit einem Freund und er musste extra zurückkommen, um ein Live mit mir machen. Ja, aber ich will, dass ihr versteht. Vergesst, dass die Engel einfach da sind, um euch zu helfen, ein kleines Problem zu lösen. Die Engel sind hier, damit ihr zusammenarbeiten könnt, um ein größeres Ziel zu erfüllen. Habt ihr das verstanden? Hingabe. Du kannst sagen, Herr, ich will nicht für mich leben, nicht für meine eigenen Ziele. Ich will da dafür leben, wofür du mich erschaffen hast. Und für das brauche ich die Engel. So Engel, ich will mit euch interagieren. Ihr seid willkommen in meinem Leben. My God, I see so many angels. Oh, ich sehe so viele Engel jetzt gerade. Let's do. Jetzt werden wir etwas machen. Let's just follow. Wir werden jetzt einfach dem Heiligen Geist folgen. Und einfach entspannt euch, wo auch immer ihr seid, schließt eure Augen, entspannt. Put your hands like this. Coloca sua... Und hebt die Hände so auf. As suas mãos, yeah, para cima. Just relax. Und entspannt euch einfach. Let's release angels. Und jetzt werden wir Engel aussenden. For you to feel them, to experience them, to... Und dass ihr sie fühlen könnt, dass ihr sie experimentieren könnt, erleben könnt. Jesus, du bist so wunderschön. Und Heiliger Geist, du bist mein so bester Freund. Und ich danke dir, wie du die Leute liebst, die jetzt gerade zuschauen. Und ich liebe dich, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass die Engel jetzt gerade überall sind. Und sie sind in diesem Büro gerade jetzt. Aber sie sind auch mit den Leuten, die jetzt gerade zuschauen. So Engel, ich gebe euch den Befehl, dass ihr euch, dass die Leute euch fühlen können. So berührst sie ganz sanft, dass die Leute Hühnerhaut kriegen. Und berührt die Leute ganz sanft am Haar, dass sie eure Berührung fühlen können. Und berührst sie an den Schultern, damit sie die Berührung dort spüren können. Einfach zum Verstehen, dass die Engel eine reale Teil sind und unseren wunderbaren Jesus verherrlichen. Und geht und dient diesen Leuten, Engel. Und wir lieben dich, wir, ihr seid willkommen, wir lieben euch. Und wir danken dem Vater, dass er euch gesendet hat. Und wir danken Jesus, dass er das möglich gemacht hat. Ihr seid willkommen, Engel. Und lasst diese Leute eure Gegenwart spüren. Listen, if you felt any presence of an angel right now. So hör zu, wenn ihr eine Gegenwart von einem Engel gespürt habt, so schreibt. Felt. Ich hab's gespürt. Cheap. Just right. Einfach schreibt, wir haben's gespürt. I tell you, there are so much angels, didn't you? Und ich sage euch, es hat so viele Aktivitäten von Engel gerade jetzt. Es ist so unreal. Ich sehe es so klar. Claramente. Listen, my friends. Hört zu, meine Freunde. Get ready for an incredible release of angelic. Bereitet euch vor auf viel mehr Engelaktivitäten um euch herum. Oh, angels, you're so welcome. Oh Engel, ihr seid so willkommen. Danke, vielen Dank. Ich kann sie so klar sehen. Ich sehe tausende von Engeln. Das ist so unglaublich. Wow. Wow. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. I know, wasn't this a beautiful thing, right? Ich weiß, war es nicht wunderschön gerade jetzt? Einfach diese wunderschöne Gegenwart. Okay. Your daughter felt it. How beautiful. Okay, Lindra, so viele. Ah, deinen Sohn hat es auch gespürt. So schön. Hey, schau, wie viele Leute gespürt haben. It's beautiful. Es ist so schön. Anyhow, so let's continue. Also, lass uns weitermachen. All right. People, thank you for interacting. Also, vielen Dank, Leute, für zum Mitmachen. Mouse, I know you're gonna feel much more throughout this life. Saison sind sie mutig. Ja, und ihr werdet sie noch viel mehr während diesem Live spüren. Right, und ein paar werden fühlen, wie es auf eurem Herzen brennt. Angels blow on people's chest. Engel blast auf die Herzen der Leute. Das ist ein Gion, das ist besonders ein Gäu. Blow on people's chest. Engel bläst auf die Brust der Leute. So, go ahead. Geht. Blow on the back of the neck. Blast auf den Nacken der Leute. Atrás, es ist in der Nuca des Personas. Just go ahead. Einfach gently touch. Mach es und man macht es und berührt diese Leute. Okay, wir gehen weiter. Number one. Also erstens. Surrender, surrender. Hingabe, Hingabe, Hingabe. Hände, see, Hände. Number two, the second key. Der zweite Schlüssel ist. Learn to see with the eyes of your spirit. Lern zu sehen mit den Augen des Geistes. Wow. Anyhow. Learn to see with the eyes of your spirit. Lern zu sehen mit den Augen des Geistes. Because here is the. Weil da ist das Ding, der Punkt. Talk about seeing angels. Wenn Leute darüber reden, dass sie Engel gesehen haben. So im Herz hat gebrannt, hat jemand geschrieben. Es ist so wunderschön. I know. Wow. Okay. Ich werde es abstellen. Sonst werde ich weinen. Und noch mehr weinen. Thank you for Thaisa. Obrigado pela Thaisa. Thaisa, she works for me. Thaisa hat auch reingeschrieben und sie arbeitet für mich. She takes care of my Instagram. Und sie schaut für mein Instagram. That's all she does, just take care of my stuff. Und das ist alles, was sie macht. Einfach auf meine Sachen, für meine Sachen schauen. It was her. She said we should do this live with the angel. Und sie hat mir gesagt, ich soll dieses Live mit den Engeln machen. Also, Schlüssel Nummer 2. Lern zu sehen mit den Augen des Geistes. Was meint das? Yeah. When people say, I saw an angel. Also wenn die Leute sagen, ich habe einen Engel gesehen. Say, I wanna see an angel. Oder wenn die Leute sagen, ich möchte einen Engel sehen. Without exception, they talk about the natural eye. Meistens, fast ohne Ausnahme, reden sie von ihren natürlichen Augen. Angels live in the spirit. Aber die Engel leben in der geistlichen Welt, spirit, weil es sind geistliche Wesen. Manchmal nehmen sie eine menschliche Form an und wir können sie mit unseren natürlichen Augen sehen. But this is not the aber das ist nicht die Norm. Wenn ich will, dann kann ich die Engel den ganzen Tag überall sehen. But if you ask me how many times have I seen them in the physical. Aber wenn ihr mich fragt, wie viel Mal ich sie mit meinen natürlichen Augen gesehen habe. Yes, very, very, very. Sehr, sehr, sehr selten. I see them with the eyes of the spirit. Ich sehe diese mit den geistlichen Augen. How is that? Und wie funktioniert das? Also wenn du lernst, im Prophetischen zu fließen, so ist es das, was du machen musst. Also du wirst im Geist sehen lernen, zum Beispiel. I have this vision. Ich habe diese Vision. Und dann wirst du die Augen zutun. Und du wirst ein Bild im inneren Auge sehen. Und dann wirst du erzählen, was du da siehst. Und dann wirst du sagen, wow, das war ja von Gott. Weil Gott lebt in der geistlichen Welt, wie auch die Engel. Also wenn ich sage, ich sehe Engel, dann sehe ich sie nicht mit meinen natürlichen Augen. Ich sehe sie mit meinen geistlichen Augen und das ist wie eine Vision. Und da ist das der Punkt. All die Sachen, die ich mit meinen geistigen Augen sehe, ist noch realer als was ich mit meinen natürlichen Augen sehe. Ich habe gelernt, meinen geistlichen Augen zu vertrauen. Und ich habe gelernt, dem zu vertrauen, was ich mit meinem inneren Augen sehe. Darin zu vertrauen. Very rarely I have spiritual experiences with the physical senses. Sehr selten habe ich eine geistliche Erfahrung mit meinen natürlichen Sinnen. Trust my spiritual senses, the miracles began to flow. Und als ich gelernt habe, meinen geistlichen Sinnen zu vertrauen, sind die Wunder passiert. Hört mir zu. Viele von euch haben schon gehört, wie Gott zu euch spricht. Ihr habt die Bibel gelesen und dann hat Gott geredet. Also er hat durch die Bibel gesprochen. Oder du hast einen Eindruck gehabt. Wie viele von uns haben die Stimme Gottes wirklich gehört? Ja, wir hören sie nicht mit unseren natürlichen Ohren. Aber wir sagen doch, wir haben Gott gehört. Klar haben wir ihn gehört. Wir haben ihn gehört mit unseren inneren Ohren. Und das ist genauso, wie ich die Engel höre. Ich interagiere mit den Engeln von Geist zu Geist, weil sie sind geistliche Wesen und ich bin ein geistliches Wesen. So hört auf, darauf zu warten, dass ihr die Engel mit euren natürlichen Augen seht. Kann das passieren? Ja, sicher kann das passieren. Aber ist das das Normale? Ist das, wie es immer gehen sollte? Nein. Schau zum Beispiel Daniel. Also nicht dieser Daniel, sondern der Bibel. Dieser große Prophet. Er hat uns so viel Offenbarung gegeben von den Endzeiten. Daniel had angelic encounters. Und Daniel hat Engel gesehen. Aber wisst ihr, was das Interessante daran ist? Everybody reads things in the Bible because of our religious classes. They don't even think. Alle lesen die Bibel durch religiöse Brillen. You know, we think that Daniel literally encountered Gabriel physically. Wir denken, dass Daniel der Engel Gabriel wirklich gesehen hat mit den natürlichen Augen. That's how we read it into the Bible. Weil so haben wir es in der Bibel gelesen. Look at Daniel chapter 9, verse 20. Aber schau mal in Daniel 9. Daniel Kapitel 9, Vers 21. Vers 21. While I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in a vision in the beginning. Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte. Also im Englischen steht in einer Vision. Also das heißt, er hat sie nicht mit den natürlichen Augen gesehen. Er hat ihn gesehen mit den inneren Augen. Also du musst lernen, mit den geistlichen Augen zu sehen, wenn du Engel sehen willst. Vision of your heart, stop being so unbelieving. Glaube der Vision deines Herzens, hör auf, so ungläubig zu sein. Und wisst ihr, was ich gelernt habe zu machen? Weil wenn der Herr mir gesagt hat, ich muss lernen, mit den Engeln zu interagieren, dann habe ich angefangen zu machen. Ich habe etwas gespürt. Oder ich habe einen Schatten vorbeigehen sehen. Oder irgend so etwas. Und wisst ihr, was ich sofort gemacht habe? Ich habe alles angehalten. Ja, ihr könnt Debbie fragen. Ich habe inmitten dem Gespräch einfach alles pausiert und gesagt, wenn du ein Engel bist, dann bist du willkommen. Ich war nicht sicher, deshalb habe ich gesagt, wenn da ein Engel ist, bist du willkommen. Und hör zu. Manchmal war es kein Engel. Und manchmal war es wirklich ein Schatten, einfach weil die Sonne da war. So, did I care? Und hat es mir etwas ausgemacht? Nein. Do I care when people say, Raymond, you're crazy, it's just a shadow? Macht es mir etwas aus, wenn die Leute sagen, hey, du spinnst, das ist nur ein Schatten? Ja, no importa. Ist doch egal. So many more angel experiences and most people watching me right now, so I don't care what people think about me. Ich hatte viel mehr Erfahrung mit Dingen als die meisten Leute, die hier zuschauen, und so ist es mir so egal, was die Leute denken. No importa muito qualquer opinião. Ich habe Engel gesehen, die das Leben meines Sohnes gerettet haben. Und ich habe Engel gesehen, die das Leben meines Hundes gerettet haben. Und ich habe Engel gesehen, die mich von einem Unfall gerettet haben. Und ich habe so viel erlebt, glaubt ihr wirklich, es mache mir etwas aus, was die Leute denken? Was habe ich angefangen zu tun? Ich habe angefangen, die Aktivitäten von Engel zu ehren und wertzusetzen. Und ich habe angefangen, mit dem Herzen meines mit den Augen meines Herzens zu sehen. Oh, das ist es gut. Da gibt es einen Vers, den liebe ich so sehr. Schau in Daniels 7,15. But he saw Gabriel in a vision. That means he saw him inside of his heart. Erinnere dich, er hat den Engel Gabriel in einer Vision gesehen, das heißt in seinem Herzen. This has to be one of my favorite scriptures in this context. Und das ist eines meiner Lieblingsverse in diesem Kontext. Das müssen Sie tun, das war mal nicht das nächste Kontext. Daniel 7,15. Daniel 7,15. I, Daniel, was grieved in the spirit within my body, and the visions of my head troubled me. Ich, Daniel, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt, und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Also auf Englisch heißt es, was ich in meinem Kopf sah, ängstigten mich. Sie sollen sagen, meine Kabeza me espantava. Do you know what people say to me all the time? Wisst ihr, was die Leute die ganze Zeit mir sagen? How do I know things that I see is only in my head? Reinhard, wie weiß ich, ob das, was ich sehe, nur in meinem Kopf ist? Well, ask Daniel, he was confused too. Ja, frag Daniel, da hat sich diese Frage genau auch gestellt. You know, we try to be so perfectly technically organized. No wonder we can interact with the spiritual world. Und wir versuchen immer so logisch zu sein und so gut organisiert. Logisch können wir nicht im Geist sehen. I saw Gabriel in my head and now I have this vision in my head, it's bothering me. What am I going to do? Weil der Daniel sagte, ich hatte diese Vision in meinem Kopf und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll, was ich soll ich jetzt tun. Thank God he surrendered to the thing that troubled him in his head. Wir können Gott danken, dass er die Sachen aufgeschrieben hat, die ihn so beunruhigt haben. Not have such an important book like Daniel. Weil sonst hätten wir nicht so ein wichtiges Buch wie das Buch Daniel in der Bibel. Look at Revelation 4:1. Schau in Offenbarung 4:1. Here is John the Apostle telling us something very important. Da hat es der Apostel Johannes, der uns etwas ganz Wichtiges sagt. After these things, I looked and behold, a door standing open in heaven. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Er hat geschaut. He had a vision too. Und er hatte auch eine Vision gehabt. The word to look means to pay attention, to direct your attention to something. Ist ja das Wort schauen, das meint, dass man bewusst etwas anschaut. I have learned to look for angels with my eyes on my heart. Ich habe gelernt, für Engel zu Ausschau zu halten mit den Augen meines Herzens. I have learned to be sensitive to the spiritual world around. Ich habe gelernt, sensibel, offen zu sein für die geistliche Welt um mich. Zum Beispiel. We do a little while ago. Was haben wir gerade vorher gemacht? We activated angelic activity. Wir haben die Aktivitäten von Engel aktiviert. Wie habe ich das gesehen? Mit meinen inneren Augen. Do you know this one? Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Habt ihr das gesehen? I had a little perception in my heart. I immediately stopped everything and responded. Vom Moment an, wo ich etwas in meinem Herzen gespürt habe, habe ich alles aufgehört und habe geantwortet. Und ich hätte einfach weiterfahren können mit Lehren. Because I'm in my house interacting with Debbie, talking to Debbie or playing cards, and I said, I think there's an angel right here. Also sehr oft bin ich zu Hause und ich rede mit Debbie oder wir spielen Karten und dann sage ich einfach mal, ah, ich glaube, da hat ein Engel da. Okay, wir werden die Engel ablegen, die Karten ablegen. You have eyes of your heart. Vision. Merke, was in dir ist. Habe Augen des Herzens. In 2 Kings, chapter, 2 Kings 6. Und da hat es eine Geschichte in 2. Könige 6, the prophet is in trouble. Yeah. Wo der Prophet Probleme hat, weil der König sendet eine ganze Armee, um ihn festzunehmen. Also, wenn der Prophet zum Fenster rausschaut, da sieht er eine ganze Armee von Engeln. Und er sieht die ganze Armee vom Feind, aber auch eine ganze Armee von Engeln. Und wie hat er diese Engel gesehen? I do not believe he saw them with the natural eye. Ich glaube nicht, dass er sie mit den natürlichen Augen gesehen hat. Why do I believe this? Wieso glaube ich das nicht? Because if they would have been seen naturally, the servant would have seen them too. Weil wenn er sie mit den natürlichen Augen gesehen hätte, dann würde es, dann hätte es doch der Diener auch gesehen. That means that he shared no look at his angels. But the only thing the servant saw is the enemy's armies, their literally physical armies. Aber das Einzige, was der Diener gesehen hatte, war die Armee des Feindes, und es war sehr eine große Armee. Also er hatte Augen, um zu sehen. Die natürlichen Augen waren offen. Aber Elias hat gesagt, Herr, öffne ihm seine Augen, die inneren Augen. Und schau, was die Bibel sagt. His eyes, then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Und Elisa betete, und da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Schlüssel Nummer 1. Hinge yourself, Angel. Hingabe. Here for you, to have fun, but you make your life happy or fix a little problem. Die Engel sind nicht da für dich, dass du Spaß hast oder dass dein Leben etwas einfacher ist. Nummer 2. Lerne zu sehen mit dem inneren Auge. Sag dem Herrn, öffne die Augen meines Herzens. Und vertraue auf das, was du siehst. Hab keine Angst, Fehler zu machen. Hör zu, glaubt ihr, ihr werdet Fehler machen, wenn ihr lernt, mit Engeln zu interagieren? Ja, sicher werdet ihr Fehler machen, das garantiere ich euch. Ist es ein Problem? Jetzt kein Problem für mich und auch nicht für Gott. Ich mache lieber viele Fehler und erfahre, was der Himmel für mich hat, als nie einen Fehler zu machen und nicht zu erfahren, was der Himmel für mich bereithält. Der dritte Schlüssel. Lerne, das Richtige zu glauben. Schau diesen Vers an. Hebräer 12, 22. Sag das. You have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln. Dos milhares de anjos. Schau. Olha, you have come to where the... Du bist dorthin gekommen, wo die Engel sind. So why are you waiting for the angels to come? Also wieso wartest du, dass die Engel kommen, da wo du bist? Denk darüber nach. Listen, most people who want to see angels, they have this. Viele Leute, die Engel sehen wollen, haben diese Idee. Ich werde beten und fasten, bis die Engel kommen, dass die Engel kommen. Aber die Engel, die stehen da und die schütteln ihre Köpfe und sagen, was ist denn das? Wir sind ja schon da. Es ist wie, was macht denn ihr da? Das ganze Leben als Christ und das Glaubensleben ist, muss im Glauben sein. Ich habe ein Buch gekauft, das ich heimgebracht habe, das ich sicher lesen werde. Ich weiß nicht, ob es in Deutsch existiert. Die Anatomie eines Wunders. Es erklärt die ganze Wissenschaft zum Übernatürlichen. Er ist der beste Prediger vom Neuen Bund auf der ganzen Welt. Keiner versteht diese, den Neuen Bund, so wie Jim Richard. Impact Ministries. Er nennt sich Impact Ministries. Und keiner kennt den Neue Bund und das Herz so wie Dr. James Richard. Also keiner von denen, wo ich bin. So leider gibt es nicht auf Portugiesisch, einfach auf Englisch. James Richard. Also, er heißt Dr. James Richards. Ele escreveu um livro. Und er hat auch ein anderes Buch geschrieben, das jeder Christ lesen sollte, das dein Leben für immer verändern wird. Es heißt How to Stop the Pain. O material dele é muito bom. Also alle Bücher von ihm sind sehr, sehr gut. Se você fala inglês, eu recomendo muito. Also wenn du Englisch liest, dann empfehle ich dir sehr alle Bücher von Dr. James Richards. You have come to where the angels are. You've got to stop believing that they need to come to you. Also wenn du auch dorthin gekommen bist, wo die Engel sind, dann musst du aufhören zu glauben, dass sie zu dir kommen müssen. Weil was dein Herz glaubt, ist Schlüssel für was du erfährst, erlebst. doesn't work, my friend. You don't listen, no. Also du kannst nicht das Falsche glauben und dann das richtige Resultat haben. Das geht nicht so, mein Freund. Listen, no, why can't you? So the Bible says you've come to the angels, but you believe the angels need to come to you. How is it going to work? Also du glaubst, die Engel müssen zu dir kommen, aber die Bibel sagt, du bist bei den Engeln. Wie soll das funktionieren? Wie? Du musst das Richtige glauben. Gente, o livro que Reinhard falou que todo cristão deveria ler. Leute, das Buch, von dem Reinhard geredet hat, gibt es auf Portugiesisch. Ich habe vorher nachgesehen, es gibt es nicht auf Deutsch. Kein einziges Buch von Dr. James Richards existiert auf Deutsch. Nur auf Englisch oder Portugiesisch. O Evangelho da Paz, the Gospel of Peace. Okay. Incredible. It's the simplest. It's the simplest message of the finished work of the cross, and yet so deep. Es ist eine ganz einfache Nachricht vom vollbrachten Werk am Kreuz, aber es ist so tief, so gut geschrieben. It's just unbelievable. Inakreditável. Yeah. So look, you've got to believe the right. Aber schau, du musst das Richtige glauben. So the day you need to make a decision. Und heute musst du eine Entscheidung treffen. You say, Father, I'm sorry that I've believed so much wrong stuff. Du kannst sagen, Vater, es tut mir leid, dass ich so viel Falsches geglaubt habe. Und befrei mein Herz von Religion. Ich glaube nicht mehr, dass die Engel weit weg sind und zu mir kommen müssen. I thank you that I've come to where the angels are. Ich danke dir, dass ich dort bin, wo die Engel sind. Ich danke dir, dass ich im himmlischen Jerusalem bin. Und ich danke dir, dass ich bei dieser Menge von Engeln bin und deshalb kann ich mit ihnen interagieren. So you have to believe that we have come to where they are. Du musst glauben, dass wir dort sind, wo sie sind. Stop believing that they have to come to where you are. Hört auf zu glauben, dass du dorthin gehen musst, wo dass sie dorthin kommen müssen, wo wir sind. You won't always see them where you are, but that does not mean that they are not always there. Und du wirst sie nicht immer sehen, dort wo du gerade bist, aber das heißt nicht, dass sie nicht dort sind. Das ist. Erinnere dich. Einfach weil wir sie nicht sehen, heißt das nicht, dass sie weit weg sind auf einmal. Sie sind dort, wo wir gekommen sind. So, wenn sie da sind, wo wir sind, das heißt, sie sind immer da, um mit uns zu interagieren. Also, erster Schlüssel, Hingabe. 2. Schau mit den Augen des Herzens. 3. Glaube das Richtige. Nummer 3. Creia na coisa correta. Dass du dort bist, wo sie sind. Und Nummer 4. Ein sehr wichtiger Schlüssel. Uma chave muito importante. Desire. Sehne dich danach. Was sehnst du dich danach? Do you know, for me it's become very clear. Und für mich ist es ganz klar geworden. Desire is one of the biggest keys. Sich nach etwas sehnen ist der größte Schlüssel. Lass mich 2 Tage bei dir zu Hause sein und ich kann dir sagen, nach was du dich am meisten sehnst. Ich werde schauen, wie du deine Zeit verwendest und dein Geld. Weil das ist das, wo du dies verwendest, wonach du dich am meisten sehnst. Watching everyone on Instagram, well, that's where you decide. Wenn du den ganzen Tag dazu verwendest, auf Instagram deine Freunde zu sehen, dann ist es das, was du dich danach sehnst. Und wenn du den ganzen Tag damit verbringst, dich mit der natürlichen Welt zu verbinden, dann ist es das, wonach du dich am meisten sehnst, was du dir am meisten wünschst. Und wenn du dein ganzes Geld für die Sachen dieser Welt verwendest, dann ist es das, wonach du dich am meisten sehnst. Was wünschst du dir? Nach was sehnst du dich? Ich habe schon so viel Geld in das investiert, was für mich wirklich wichtig ist. Und für mich? Tens of thousands of reais I've spent to study. study stuff that I want to learn. Tausende von Euro habe ich investiert für die Sachen, die mir wirklich wichtig waren. Hours I've spent. Innumerables hours. So viel Zeit habe ich investiert. How to interact with the angels. That's really important. Wie sehr wünschst du dir, mit den Engeln zu interagieren? Das ist ein sehr wichtiger Schlüssel. Wie hungrig bist du? Ja, weißt du, eigentlich möchte ich schon Engel sehen, aber ich kann sie nicht sehen. Als ich ein junger Mann war, und das war noch bevor ich zur Bibelschule ging. Ich ging zur Bibelschule, als ich 21 war. Nein, mit 20. Wow. Wow. Ich war jung. So. Aber ich war schon Pastor, bevor ich zur Bibelschule ging. Ich war zuerst ein Pastor und dann habe ich die Bibelschule gemacht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Jeden Monat bin ich 3 Tage fortgegangen. Und ich schloss mich in ein Zimmer ein für 3 Tage. Kein Telefon, keine Verbindung zu irgendwelchen Menschen, einfach Wasser. 3 Tage. Keiner wusste, wo ich war und ich habe mit niemandem gesprochen. Ich hatte eine Bibel mit mir. Ich hatte ein paar wichtige Bücher dabei. Und ich hatte gute Knien. Und ich habe mich eingeschlossen. Ich habe ein sehr günstiges Hotel gefunden. Es war sehr einfach. Einfach ein Bett und eine Dusche. Und ich habe dort den Leuten gesagt, ihr müsst nicht kommen, ihr müsst nicht mein Zimmer reinigen. Einfach lasst mich in Ruhe. Ich war so hungrig. Und ich bin nicht weniger hungrig heute. Fourth key is how much you desire to really experience the spiritual world. Also der vierte Schlüssel ist, wie sehr sehnst du dich danach, die geistliche Welt zu erleben. Wir müssen wirklich lernen, den Sachen nachzujagen. Die ganze geistliche Welt ist offen für jeden Einzelnen von uns. Aber nicht alle erleben es. Und der große Schlüssel dazu ist, wie hungrig bist du danach? Wie viel sehnst du dich danach? Und manchmal macht es mein Herz so tief traurig. Tão entristecido. And I tell you why. E eu vou te dizer. Kann dir sagen wieso? Sometimes I think like I'm giving people so much stuff, but they are not hungry for it. Weil ich denke manchmal, ich gebe den Leuten so viel Nahrung und die Leute sind gar nicht hungrig danach. If you're not hungry for, you know, don't experience it. Und wenn du nicht hungrig bist, dann wirst du es auch nicht erfahren. Desire is not something that God gives you. Desire is something that you. Also, sich danach sehen ist nicht etwas, was Gott dir gibt, sondern was du dich dafür entscheidest. Und im 2. Korinther, 1. Korinther 13, 2 sagt, du sollst dich nach den geistlichen Sachen sehnen. Und das Wort sich danach sehnen ist so wichtig und dem Nachjagen mit Eifer. Und es ist im Aktiven geschrieben, im Original Griechischen. Also das meint, dass du brennst in deinem Herzen, dass du es so sehr wünschst. Als ich dann schlussendlich in diese Bibelschule ging im Februar 82, da hat es ganz viele klare Regeln. Um 11 Uhr abends musste man im Bett sein, kein Licht mehr. Und um 7 Uhr morgens mussten alle wach sein und an ihren Arbeiten. You know what? Aber wisst ihr was? Ich bin zum Direktor der Bibelschule gegangen und ich habe gesagt, könnt ihr bitte eine Ausnahme für mich machen? Jeden Freitagabend, bitte, da möchte ich nicht ins Bett gehen müssen. Und er fragte, was willst du dann machen? Und ich habe gesagt, ich möchte die ganze Nacht in der Kapelle sein und beten, vom 11 Uhr abends bis zum 7 Uhr morgens. Und der Direktor hat gesagt, ich will es dir erlauben, aber unter dieser Bedingung. Du kannst nicht müde sein am Samstag und deine Arbeiten nicht gut machen. Und du kannst nicht einfach schlafen gehen. Weil du musst deine Arbeiten machen, du musst studieren, du musst gehen zum Evangelisieren wie alle anderen. Ich habe gesagt, ich verspreche das. Und jeden Freitagabend, wenn die anderen ins Bett gingen, dann ging ich in die Kapelle, um zu beten. Und ich habe Zeit verbracht mit dem Herrn bis 7 Uhr morgens. Ich war so hungrig. Und heute bin ich 49 Jahre alt. Und ich bin immer noch so hungrig. Ich bin so hungrig nach dieser geistlichen Welt. Und ich habe diese Woche einen so schönen Traum gehabt. Habe ich den Traum schon erzählt, da vom auf dem Wasser gehen? Aha. Ah, habe ich schon. Ah, ich wusste nicht mehr, ob ich es da erzählt habe. Also hör zu. Ich möchte erfahren, alles, was die geistliche Welt für mich hat. Also Hingabe. Und schau mit den Augen deines Herzens. So wichtig. Und glaub das Richtige. Glaub, dass du schon da bist, wo die Engel sind. Sie sind rund um dich. Und sehne dich danach, streck dich danach aus. Sage nicht solche Dinge wie, ah, ich habe schon zu meiner Menge geredet, aber ich habe nichts erfahren. Also es tut mir leid, ich will nicht böse sein. Aber diese Haltung alleine ist eine blöde Haltung. Es ist doch egal. Es ist doch egal, was du jetzt erlebst. Eine hungrige Person, ich strecke dich danach auch, bis sie es hat. Ich hatte für viele Leute gebetet, die krank waren, und sie wurden noch kränker, aber es ist egal. Weil Glaube sagt nicht, ich habe doch geglaubt, sondern Glaube sagt, ich glaube immer noch. Das ist richtiger Glauben. Also du musst diesen Hunger nähren. Du musst es brennen lassen, diesen Hunger. Du musst diesen Hunger nähren. Du wählst, du entscheidest, wie hungrig das du bist. Okay, jetzt muss ich noch andere Dinge machen. Weil schon bald muss ich meine Frau aufwecken und wir werden diese 29 Kilometer rennen. Und ich werde euch morgen sehen im Live. Am Freitag gehen wir nach Guyana zum EPS. Und es wird genial sein an diesem EPS. Und wir werden über Zeichen, Wunder und Sachen reden. Und wir haben immer noch Plätze im EPS. Haben wir? Ich glaube nicht. They told me today I need to talk about EPS so the people can still inscribe themselves. Sie haben heute gesagt, ich soll immer noch vom EPS reden, dass die Leute sich immer noch einschreiben können. Was wirklich? Nein, wir haben schon genug Anmeldungen. Also ihr könnt euch einschreiben, ist egal. Aber es ist übervoll schon. Es ist schon übervoll. Weil wir haben es nicht gern groß. Aber vielleicht öffnen wir noch mal eins. Zum Beispiel eine intensive Woche im Frühling und eine intensive Woche im Herbst. Outra semana no segundo semestre. So if you are hungry. Also wenn ihr wirklich hungrig seid, go to the website, EPS. So geht zur Webseite und schreibt euch ein. Muito faminto, vá ao nosso site, epsbrasil.com.br and inscribe yourself. und meldet euch an. Aber schaut zuerst die Kosten, es ist nicht günstig. Es ist eine intensive Woche. Es ist nicht einfach eine Mentorengruppe, es ist eine Schule. Und alles ist im Begriff. Você vai comer conosco, tá tudo incluso no pacote. He doesn't want you to inscribe yourself because he's got too many already. Er will nicht, dass ihr euch anmeldet, weil es hat schon zu viele zum Lesen. We love you. Okay, wir lieben euch. See you tomorrow.